Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles wie es will. Dreht um seine Soll ich mit dir gehen? Willst du meinen Liedern deine Leier drehen? Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen? Willst zu meinen Liedern deine Leier drehen? Der Leiermann, hier gesungen von der Schauspielerin Pippa Galli, bildet den Abschluss von Franz Schuberts Liederzyklus Die Winterreise, komponiert 1827. Ein alter Leiermann wankt barfuß hinter dem Dorf auf dem Eis. Niemand beachtet ihn, seine Musik stößt auf absolutes Desinteresse. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an und die Hunde knurren um den alten Mann, heißt es bei Wilhelm Müller. In unserem heutigen Ö1-Hörspiel wird Schuberts Leiermann mit dem schriftstellerischen Werk eines etwas jüngeren Zeitgenossen Schuberts verbunden, mit Franz Grillparzers 1848 erschienener Novelle »Der arme Spielmann«. »Der arme Spielmann« ist ein Schlüsselwerk Grillparzers, an dem er fast 20 Jahre gearbeitet hat. Grillparzer beschäftigt sich hier mit Musik, dem Künstlerdasein und dem Scheitern einer sogenannten bürgerlichen Existenz. In mir leben zwei völlig abgesonderte Wesen. Ein Dichter von der übergreifendsten, ja sich überstürzenden Fantasie und ein Verstandesmensch der kältesten und zähesten Art. So formulierte es Franz Grillparzer in seiner Selbstbiografie. Und diese beiden Seiten einer Person finden wir auch in Grillparzers Novelle »Der arme Spielmann«. Der, der uns die Novelle erzählt, ist ein kluger, distanzhaltender Intellektueller. Der Spielmann, der Geiger hingegen, ist ein Phantast mit musikästhetischen Gedanken, die ins 20. Jahrhundert hineinleuchten. Es gibt keinen zweiten großen Dichter, der sich so liebevoll und so ernstlich mit der Musik befasst, so tiefe Blicke in ihr Wesen getan hätte wie Grillparzer, urteilte der einflussreiche Musikkritiker Eduard Hanslick. Und diesen Aspekt in der Novelle versuchen Regisseur Peter Keitzer und Britta Kettner, die die Erzählung für Ö1 bearbeitet hat, freizulegen. Kurz zum Inhalt. Bei einem Kirchweihfest im Wiener Stadtteil Brigittenau wird der Erzähler der Geschichte auf einen Geiger aufmerksam und erfährt dessen tragische Lebensgeschichte. Das Geigenspiel ist für Jakob, den armen Spielmann, in unserem Hörspiel verkörpert von Johannes Silberschneider, Herausforderung, Zuflucht und Trost. Wir erfahren von einem tiefen Vater-Sohn-Konflikt, einer unglücklichen Liebesgeschichte und einer dramatischen Naturkatastrophe im Wien des Jahres 1830. Wochenlang herrschen Temperaturen unter 20 Grad. Treibeis bildet sich. Mit steigenden Temperaturen schmilzt das Eis. Die Vorstädte werden überschwemmt. Es folgen Cholera und Typhus. Am meisten, so heißt es bei Grillparzer, litt die Brigittenau. Ich wusste, dass der arme Geiger dort wohnte. Und da er nicht mehr aufspielen kam, so glaubte ich, dass auch er unter den Menschenopfern in der Brigittenau seinen Tod gefunden habe.